Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, die Israeliten haben sich zu jagern, ein jeder bei seinem Panier, bei den Feldzeichen seines Stammes, gegenüber dem Offenbarungszelte sollen sie sich ringsum lagern. Und zwar sollen nach vorn, nach Osten zu, lagern, das Panier des Lagers Judas nach seinen Heerscharen, und als Anführer der Söhne Judas Naasong, der Sohn Aminadabs, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 74.600. Und neben ihm soll sich lagern der Stamm Issachar, und als Anführer der Söhne Issachars Netanil, der Sohn Zuas, mit seinem Heer und seinen Gemusterten, 54.400, ferner der Stamm Sebulon, und als Anführer der Söhne Sebulons Eliab, der Sohn Hilons, mit seinem Heer und seinen Gemusterten, 57.400. Alle die Gemusterten im Lager Judas nach ihren Heerscharen zählen somit 186.400, sie haben zuerst aufzubrechen. Nach Süden zu soll sich lagern das Panier des Lagers Rubens nach seinen Heerscharen, und als Anführer der Söhne Rubens Elizur, der Sohn Sedörs, mit seinem Heer und seinen Gemusterten, 46.500. Und neben ihm soll sich lagern der Stamm Simeon, und als Anführer der Söhne Simeons Selumil, der Sohn Zurisadais, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 59.300, ferner der Stamm Geade, und als Anführer der Söhne Gads Eliasaph, der Sohn Regüls, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 45.650. Alle die Gemusterten im Lager Rubens nach ihren Heerscharen zählen somit 151.450, diese haben an zweiter Stelle aufzubrechen. Das Offenbarungszelt aber, das Lager der Leviten, soll aufbrechen inmitten der übrigen Lager, wie sie lagern, so haben sie aufzubrechen, ein jeder auf seiner Seite, nach ihren Panieren. Das Panier des Lagers Ephraims nach seinen Heerscharen soll sich lagern nach Westen zu, und als Anführer der Söhne Ephraims Elisama, der Sohn Amihuds, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 40.500, und neben ihm der Stamm Manasse. Und als Anführer der Söhne Manasses Gamliel, der Sohn Pedazurs, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 32.200, ferner der Stamm Benjamin, und als Anführer der Söhne Benjamins Abidan, der Sohn Gideonis, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 35.400. Alle die Gemusterten im Lager Ephraims nach ihren Heerscharen zählen somit 108.100. Diese haben an dritter Stelle aufzubrechen. Das Panier des Lagers Dans nach seinen Heerscharen soll sich lagern nach Norden zu, und als Anführer der Söhne Dans Ahisa, der Sohn Amisadais, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 62.700. Und neben ihm soll sich lagern der Stamm Asser, und als Anführer der Söhne Assas Pagiel, der Sohn Ochrans, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 41.500. Ferner der Stamm Naphtali, und als Anführer der Söhne Naphtalis Ahira, der Sohn Enans, mit seinem Heer und mit ihren Gemusterten, 53.400. Alle die Gemusterten im Lager Dans zählen somit 157.600. Diese haben zuletzt aufzubrechen nach ihren Panieren. Das sind die Gemusterten der Israeliten nach ihren Stämmen, sämtliche Gemusterte der verschiedenen Lager nach ihren Heerscharen, 603.550. Die Leviten aber wurden nicht mitgemustert unter den Israeliten, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Und die Israeliten taten ganz, wie Jahwe Mose befohlen hatte, also lagerten sie sich nach ihren Panieren und also brachen sie auf, ein jeder nach seinem Geschlechte bei seinem Stamm.